RBB Kultur. Das Gespräch. Dazu begrüßt sie Margarete Steinhausen. Meine Gesprächspartnerin in der nächsten knappen Stunde ist Liza Pflaum von der Seebrücke. Das ist ein Verein, der sich für Menschen einsetzt, die durch die Corona-Krise etwas aus dem Blickfeld geraten sind. Die auf den griechischen Inseln gestrandeten Flüchtlinge und die Menschen, die aus den libyschen Lagern übers Mittelmeer nach Europa fliehen. Frau Pflaum, Sie sind Politikwissenschaftlerin und bezeichnen sich selbst als politische Aktivistin. Vor knapp 2 Jahren gehörten Sie zu den Mitbegründerinnen der Seebrücke. Was hat denn damals den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, ich bin Aktivistin und muss genau jetzt etwas tun? Das fing eigentlich schon vorher an. Also ich habe Politikwissenschaften am OSI hier in Berlin studiert und bin ich sozusagen auch innerhalb des Studiums immer wieder darauf gestoßen, auf große Ungerechtigkeiten eigentlich in der Gesellschaft, und habe angefangen, während meinem Studium ein bisschen Hochschulpolitik zu machen und dann gemerkt, dass ich gerne mehr in das politische Geschehen außerhalb der Universität einsteigen möchte, und hatte dann dort meine ersten Erfahrungen mit politischen Gruppen, Plenars und der Organisation von Demonstrationen. Und als dann eben im Sommer 2018 sich die Lage immer weiter zugespitzt hat, war das für mich tatsächlich gar keine Entscheidung, sondern ich war tagelang eigentlich, hatte ich das Gefühl, wir müssen irgendwas machen. Die Situation im Mittelmeer. Genau, die Situation im Mittelmeer. Das war im Sommer 2018, hat sich sozusagen das so entwickelt, dass immer mehr Schiffe, die geflüchtete Menschen gerettet haben im Mittelmeer, nicht mehr an einen europäischen Hafen anlegen durften. Und ich habe natürlich ganz viel mit meinem Umfeld, meinen Freundinnen darüber geredet und war tatsächlich anfangs einfach total schockiert und konnte mir das gar nicht vorstellen, dass sich das so weiterentwickelt, dass nicht mal das möglich ist, dass sozusagen nicht mal mehr Menschen, die andere Menschen retten, dann diese Menschen in Sicherheit bringen konnten. Und deswegen war da so ein Moment für mich da, wo ich gar nicht anders konnte, als zu sagen, wir müssen uns irgendwie organisieren, wir müssen aus der Zivilgesellschaft heraus was starten. Und so bin ich eben dazu gekommen. Und Seebrücke, warum Seebrücke? Seebrücke war sozusagen die Assoziation, dass wir brauchen eine andere Migrationspolitik, war sozusagen unsere Analyse. Wir wollen Brücken bauen. Wir wollen eine solidarische Gesellschaft, in der die Menschen eigentlich herkommen können, ohne dass sie eben auf ein Boot steigen müssen, was total seeuntauglich ist, ohne dass sie einen unglaublich gefährlichen Weg mit ihrer Familie gehen müssen und ohne dass sie eben auf diesem Weg sterben müssen. Und deswegen war die Assoziation, wir brauchen Brücken, wir müssen viel mehr Verbindung schaffen, wir müssen zeigen, wir sind solidarisch, und deswegen eben dieser Name. Sie sind damit ja auch ziemlich erfolgreich gewesen, in dem Sinne, dass Sie inzwischen fast 140 Städte gewinnen konnten, die sich zu sicheren Häfen, das nimmt ja das Bild der Seebrücke sehr schön auf, die sich zu sicheren Häfen erklärt haben und die sagen, wir sind bereit, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als wir das nach diesem Königsteiner Schlüssel, der ja regelt, wie viel Flüchtlinge jedes Bundesland aufnehmen muss, dass man sagt, wir nehmen viel mehr auf, als wir eigentlich müssten. Wir haben Kapazitäten. Die haben sich Ihnen angeschlossen und die Initiative heißt jetzt Seebrücke sicherer Häfen. Wie viel machen inzwischen mit? Genau, also mittlerweile sind es 150 Kommunen, die sich sozusagen uns angeschlossen haben. Und das baut natürlich auch auf einer Praxis auf, die schon länger da ist. Und zwar, dass eigentlich schon länger, seit eigentlich 2015, immer wieder sich Kommunen gemeldet haben und gesagt haben, wir haben eigentlich Kapazitäten, wir können Menschen aufnehmen. Bei uns klappt das eigentlich sehr gut, dass wir eben neue Menschen dazunehmen und sozusagen die Gesellschaft gemeinschaftlich organisieren. Und daran haben wir angeschlossen. Und es gab nämlich auch im Sommer 2018, als eben Schiffe blockiert wurden im zentralen Mittelmeer, gab es die erste Bereitschaft von Berlin, wo die Stadt Berlin gesagt hat, wir haben Kapazitäten, wir wollen genau diesen Menschen helfen. Und daran haben wir eben angeknüpft und haben eigentlich in ganz Deutschland sind wir in Gespräche gegangen mit BürgermeisterInnen, mit Stadträten und haben in Zusammenarbeit mit den Kommunen geschafft, dass diese Kommunen sich eben uns auch öffentlich angeschlossen haben und wir eigentlich gemeinsam schauen, wie kommen wir hier weiter, wie können wir eigentlich einen ganz anderen Modus einschlagen. Das war bis jetzt tatsächlich sehr erfolgreich. Also einer der Koordinatoren dieser sicheren Häfen ist der Potsdamer Oberbürgermeister. Wir sprechen gleich darüber, was klappt und was eigentlich nicht klappt. Ich würde erstmal auf die aktuelle Situation gern zu sprechen kommen. Wir leben ja noch mitten in einer Pandemie, in der viele Grund- und Freiheitsrechte eingeschränkt waren, teilweise noch sind. Und ihr Hauptmittel, um Druck aus der Zivilgesellschaft auf die Politik zu erzeugen, Frau Pflaum, waren ja öffentliche Demonstrationen. Und die waren ja nun großteils verboten. Aber Sie haben ja erklärt, dass Sie trotz Corona politisch aktiv bleiben wollten. Wie ist Ihnen das denn gelungen? Was haben Sie denn gemacht in den letzten 2,5 Monaten? Also wir sind natürlich vor große Herausforderungen gestellt worden, weil genau wie Sie sagen, ein zentrales Mittel ist, auf die Straße zu gehen und eben sichtbar zu zeigen, unsere politischen Botschaften sichtbar zu machen im öffentlichen Raum. Für uns war klar in den ersten Wochen, wo sozusagen klar wurde, das verändert sich die Situation, wir müssen gucken, wie wir mit dieser Krise umgehen, dass wir weiter politisch aktiv bleiben, einmal online. Wir hatten mehrere Online-Demonstrationen, die auch sehr gut funktioniert haben, besonders in den ersten Wochen, wo eigentlich kaum möglich war, auf die Straße zu gehen. Wir haben uns aber auch schon innerhalb der ersten Wochen entschieden, dass wir weiter auf die Straße gehen wollen, aber eben angepasst an die Maßnahmen. Also für uns war total wichtig, dass wir uns an sozusagen den Infektionsschutz halten, dass wir die Menschen, die eben rausgehen, um ihre Meinung zu zeigen, nicht gefährden und andere auch nicht gefährden. Und wir haben dann direkt Konzepte entwickelt, wie auch Demonstrationen möglich sind mit Abstand. Da sind total viele kreative Sachen entstanden. Ich muss sagen, dass ich in den ersten Wochen wirklich erschrocken, aber auch war, wie viel Repression gegen uns geherrscht hat. Und zwar war da tatsächlich verboten, alleine in der Stadt zu stehen mit einem politischen Schild. Und das konnte ich dann ehrlich gesagt nicht mehr verstehen. Auf dem was stand? Da, wo eine Message stand, zum Beispiel Leave No One Behind. Wir haben sozusagen mit anderen zusammen... Niemanden zurücklassen heißt nicht die Flüchtlinge sich selbst. Genau, überlassen. Wir haben mit anderen zusammen eine Kampagne gestartet, die immer noch läuft und auch wirklich sehr, sehr große gesellschaftliche Unterstützung erfahren hat. Die heißt Leave No One Behind. Wir lassen niemanden zurück. Und da geht es uns darum, dass es eigentlich genau eben besonders Menschen, die in sehr prekären Situationen sich befinden, wie eben geflüchtete Menschen in Lagern in Griechenland, aber auch in Lagern hier, wie obdachlose Menschen, dass wir in der Krise genau an diese Menschen denken müssen. Und dafür haben wir diese Kampagne gestartet und sind eben auch weiter auf die Straße gegangen. Und da war ich tatsächlich sehr erschrocken, dass eben anfangs wurde uns verboten, uns in 5 Meter Abstand voneinander sogar hinzustellen mit politischen Schildern, wo zum Beispiel draufsteht, alle Lager evakuieren von Griechenland. Das war anfangs tatsächlich nicht möglich. Wie wurde das begründet? Denn der Sicherheitsabstand war ja genau, da. Genau, also tatsächlich relativ fadenscheinig. Wir haben auch geklagt dagegen, haben aber die ersten Klagen verloren. Mhm. Auch mit welcher Begründung? Dass sozusagen aus Grund von Corona sind gar keine Demonstrationen auf eine Art möglich. Also wirklich, wir haben das tatsächlich auch überhaupt nicht verstanden. Ich war teilweise spazieren, habe gesehen, wie total viele Menschen eher eng aneinander vorbeigehen, auch in den ersten Wochen. Und unsere Aktivistinnen wurden teilweise von der Polizei mitgenommen und auch dann überhaupt in Nähe voneinander gebracht, was sie dann erst gefährdet hat. Zum Glück hat der Senat in Berlin, aber auch in anderen Städten, haben sie das relativ schnell überdacht. Also da war klar, das ist nicht haltbar so. Ich erinnere mich an eine sehr auffällige Aktion, die Sie gemacht haben, ich glaube in Hamburg, aber in Berlin auch, dass Sie Schuhe abgestellt haben, um so auf die Situation von Flüchtlingen hinzuweisen. Wie ist darauf reagiert worden? Genau, da ging es uns darum, dass wir einmal zeigen, so viele Menschen, also Schuhe auch als Symbol von Fußtritten von Menschen, sind eigentlich nicht da oder an die wird nicht mitgedacht in dieser Krise. Und deswegen haben wir in ganz vielen Städten, und es hat auch total großen Zulauf gefunden, da haben Menschen das an eigenen Orten gemacht, dass sie einfach Schuhe dagelassen hat als ein Symbol für die Menschen, die jetzt eigentlich hier sein könnten, die wir unterstützen könnten und auch die Möglichkeiten dafür haben, dass aber absichtlich nicht gemacht wird. Und ich glaube, die Corona-Krise hat auch noch mal gezeigt, wie viel auch sehr schnell möglich ist. Also das haben wir gesehen, wie die Urlauber Anfang der Krise noch nicht in Deutschland waren, zurückgeholt wurden. Und das eben auch noch mal klar zu machen, es wäre möglich, diese Menschen hierher zu holen, ist aber eine politische Entscheidung, das nicht zu tun. Ja, das haben wir natürlich erlebt, dass sehr schnell die Grenzen geschlossen worden sind, nicht nur für Flüchtlinge, also selbst Pendler hatten Mühe, hin und her zu kommen. Jetzt ist das ja eine Situation der großen Unsicherheit, wie wir sie noch gar nicht hatten, in der dann jeder zunächst mal, es wurde auch an den Einzelnen appelliert, dass er auf sich achten muss. Der Einzelne achtet auf sich, dann auf seine Familie, dann auf die nächsten Angehörigen, dann kümmert sich die Kommune, dann die Nation und dann ist es ja erstmal vorbei, dann wird die Grenze gezogen. Haben Sie dafür Verständnis? Das ist ja so ein Reflex auch. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich etwas, was man gut reflektieren muss, weil ich habe das auch gesehen. Also ich finde, es war ein bisschen zweiseitig. Also einerseits war das klar sichtbar, dass eben besonders in politischen Entscheidungen, aber auch viele Menschen erstmal total davon selbst auch betroffen waren und haben vielleicht auch Nächste, die noch stärker davon betroffen sind. Das ist auch total verständlich. Auf der anderen Seite, finde ich, muss betrachtet werden, dass wenn wir für bestimmte Menschen keinen Schutz möglich ist, dass es wieder alle betrifft. Weil wenn wir die griechischen Lager haben, wo Menschen Menschen auf engstem Raum leben, überhaupt nicht Abstand halten können, sich keine Hygienemaßnahmen funktionieren. Wenn dort Corona ausbricht, dann wird das nicht dort bleiben. Und das haben wir eben auch, finde ich, gesehen. Deswegen, glaube ich, braucht es eine solidarische Antwort auf diese Krise. Und die kann eben nicht heißen, wir gucken nur auf nur uns, wir gucken nur auf Deutschland, sondern das muss eine gesamte europäische Antwort sein. Es muss mit anderen in Ländern in Solidarität geschehen und eben auch mit den Menschen, die total außen vor bleiben. Und das war Ihnen sofort klar, Frau Pflaum. War es nicht auch so, dass Sie zunächst, also wegen dieser großen Gefahr, wie viele andere ja in so eine Art Schockstarre verfallen sind und am liebsten erstmal gar nicht vor die Tür gegangen sind? Genau, also ich persönlich habe das auch gemerkt, dass das für mich sehr herausfordernd war. Dieses eine Wochenende, wo sich alle Ereignisse so überschlagen haben. Im März, ja. Im März, genau. Und das war tatsächlich kurz, nachdem ich aus Griechenland zurückgekommen bin, tatsächlich eine Woche später, weil ich das Lager Moria besucht habe. Wir haben dann aber sehr viel, also innerhalb der Seebrücke auch miteinander gesprochen. Wie gehen wir damit um? Was heißt das? Ich glaube, das hat mir auf jeden Fall auch total geholfen, nicht nur an mich zu denken, sondern eben auch nochmal zu sehen, was habe ich eigentlich für Privilegien, dass ich jetzt einfach zu Hause bleiben kann und dass ich mich total schützen kann. Und aber auf der anderen Ebene sehe, ich war gerade in Griechenland und weiß, wie die Zustände dort sind. Das kann ich nicht einfach vergessen. Das war kurz vorher, also Ende Februar waren Sie mit einer Delegation dort auf Moria. Genau. Jetzt glauben wir ja alle, die Situation durch die Fernsehbilder zu kennen. Wie sie dort ist, wird immer als Katastrophe und unmenschlich beschrieben. Wie haben Sie das erlebt, den Menschen dort Auge in Auge gegenüberzustehen? Genau, ich glaube, es ist tatsächlich nicht möglich, das wirklich zu beschreiben. Und das habe ich daran auch gemerkt, weil ich war vorher noch nicht auf Moria gewesen und habe natürlich total viel davon gehört und Erzählungen. Das aber selber nochmal zu sehen, hat mich auf nochmal eine ganz andere Art betroffen. Es ist ein ganz anderer Kontext. Die Menschen leben dort einfach und die versuchen auch ihr Leben zu organisieren und man sieht sozusagen sofort, dass es auch politisch gemacht ist. Also sozusagen, dass es nicht irgendwas ist, was einfach passiert, eben wie eine Naturkatastrophe, sondern dass es politisch gemacht und gewollt ist, dass die Menschen in diesen Umständen dort leben. Wie begründen Sie das? Das begründe ich damit, dass es eben sofort möglich wäre, diese Situation zu ändern. Also Sie müssen sich vorstellen, das Lager ist für wenige Menschen, ein paar tausend Menschen gebaut und mittlerweile leben über 20.000 Menschen dort und es ist kaum irgendeine staatliche Struktur dort. Und mit den Möglichkeiten, die wir in Europa haben, ist das sofort ersichtlich, dass das nicht etwas ist, was nicht behoben werden kann und wo den Menschen nicht geholfen werden kann, sondern es funktioniert so, dass die Menschen extra dort in solchen Zuständen bleiben müssen, weil sie eben auch abgeschreckt werden sollen, nicht also weiterzureisen. Sie sollen andere abschrecken. Das sagen genau. Ja einige, dass die EU untätig ist, damit nicht noch mehr genau. Flüchtlinge kommen. Würden Sie das auch so das sehen? Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Und das ist ja ein grenzenloser Zynismus. Genau, also das sieht man auch sofort, wenn man dort ist, weil das für mich kann das keinen anderen Grund haben, weil nirgendwo auf der Welt sollten Menschen so leben müssen. In Moria ist das so und nicht erst seit kurzem und auch in den anderen griechischen Lagern ist ja nicht das Einzige. Und ich habe dort mit Menschen gesprochen und also das hat mich einfach so schlimm betroffen, dass diese Menschen das nicht selber entscheiden können, ob sie da weg können. Und das fand ich so das Schlimmste. Da wollte ich Sie gerade nachfragen, gab es irgendetwas, was Sie da ganz besonders bewegt hat? Ja, also ich glaube sozusagen einerseits, dass man sieht, dass die Menschen nicht aufgeben. Also es ist nicht so, dass die Menschen einfach alles hinnehmen, die dort leben, sondern die fangen auch an, sich zu organisieren. Wir haben dort eine Schule besucht, wo mehrere hundert Menschen am Tag unterrichtet werden und was sozusagen selber von den Menschen, die dort leben, aufgebaut wurde. Man sieht, die Menschen machen weiter, sie organisieren ihr Leben weiter. Aber auf der anderen Seite ist es wie eine Art Ghetto, wo die Menschen sich drinnen befinden und nicht raus können. Und das fand ich richtig schlimm bedrückend. Diese Situation der Gefangenschaft. Genau. Jetzt ist es ja so, dass eine Krise die andere verschärft. Es gibt ja schon Menschen, die sich infiziert haben, wenige, aber es gab schon vor der Corona-Krise auch Angriffe von Einheimischen, sowohl auf die Flüchtlinge vor Ort als auch auf Helfer. Und dann im Rahmen der Pandemie haben ja sehr viele Hilfsorganisationen auch ihre Mitarbeiter abgezogen. Genau. Was wissen Sie darüber, wie sich jetzt um die Flüchtlinge gekümmert wird? Sind die sich völlig selbst überlassen oder gibt es noch Organisationen, die trotzdem auch vor Ort helfen. Genau, ein paar wenige Organisationen sind da geblieben und haben ganz klar entschieden, dass es keine Möglichkeit ist, da einfach alle Strukturen abzuziehen. Trotzdem ist es total eingeschränkt. Also viele Organisationen arbeiten auch zusammen mit freiwilligen HelferInnen, die aus der ganzen Welt kommen und dort mithelfen. Das geht gar nicht mehr. Die können gar nicht mehr ein- und ausreisen. Es wäre auch viel zu gefährlich für die geflüchteten Menschen in den Lagern, dass die sich eben anstecken. Und deswegen ist alles total eingeschränkt. Die meisten Menschen haben überhaupt keinen Zugang, ihre Hände zu waschen oder müssen Stunden in der Schlange stehen. Es gibt kaum eben Versorgung mit frischem Wasser. Auch die ärztliche Versorgung, die schon davor total prekär war, ist natürlich jetzt noch mal viel prekärer, weil es eben auch nicht möglich ist, dass sich die Teams ohne weiteres austauschen. Deswegen ist die Situation, hat sich einfach noch mal total verschärft, was unter den Zuständen kaum vorzustellen war. Und wie ist die Gefahr, dass sich das Virus dort ausbreitet? Wie ist die im Moment? Also ich würde sagen, extrem hoch. Also es ist wirklich eine tickende Zeitbombe, würde ich sagen. Und es ist wirklich unglaublich, dass das noch nicht begriffen wird, dass es eine Gefahr auch für ganz Europa ist, weil dort eben alle Maßnahmen, die wir hier gerade machen, um dieses Virus einzuschränken und unter Kontrolle zu geben, die sind dort nicht denkbar. Also die Menschen leben in selbstgebauten Zelten, Zelt an Zelt, haben keine hygienische Versorgung eigentlich. Also das ist wirklich vollkommen unverantwortlich für eigentlich alle, die in Europa leben, dass dort nichts unternommen wird. Eigentlich ist es ja erstaunlich, dass nach diesen fast 3 Monaten noch gar keine Katastrophe ausgebrochen ist. Worauf führen Sie das zurück? Und das ist auch da begründet, weil teilweise die Menschen eingesperrt werden jetzt in den griechischen Lagern. Also es gab Lager, wo die Menschen dann gar nicht mehr raus und rein durften. Das ist natürlich aus humanitärer Sichtpunkt auch eine totale Katastrophe, weil den Menschen sozusagen noch mehr ihrer ganz, ganz kleinen Freiheit geraubt wird. Und das ist keine langfristige Lösung. Deswegen braucht es sofort da andere Lösungsstrategien. Wir reden gleich darüber weiter, welche Lösungsstrategien die Seebrücke da vorschlägt, Frau Pflaum. Wir hören zuerst einen Musikwunsch von Ihnen. Sie haben sich 24 von Niels Wogram gewünscht. Das ist ein Jazz-Posaunist und Sie spielen auch Jazz-Posaune. Genau. Ja. Warum dieser Interpret? Ich habe Jazz-Posaune studiert und das war einer meiner großen Idole zu der Zeit. Und ich bewundere ihn immer noch sehr als Jazz-Posaunist. Mit 24, ein Wunsch von Liza Pflaum, Mitbegründerin des Vereins Seebrücke. Sie ist heute mein Gast im Gespräch auf RBB Kultur. Frau Pflaum, ich muss Sie erstmal nach Ihrem Vornamen fragen. Liza, eigentlich habe ich, als ich das gelesen habe, gedacht, das wird Liza ausgesprochen, irgendwie so Liza Minnelli. Aber Sie werden Liza genannt, auch nicht Lisa. Werden Sie da oft drauf angesprochen? Oder waren Ihre Eltern vielleicht Fans von Liza Minnelli? Also tatsächlich beides. Also ich werde einmal sehr, sehr oft darauf angesprochen. Ich werde auch eigentlich immer fälschlicherweise Liza genannt. Und meine Eltern waren tatsächlich Fans von Liza Minnelli. Nach ihr bin ich benannt. Ja, und dann haben Sie aber selbst nicht Liza zu Ich habe das auch mal meine Mutter gefragt, ob das vielleicht ein Fehler war, ob sie das sozusagen, weil es ja eigentlich auf eine Art Deutsch ausgesprochen ist. Und sie meinte nein, sie wollte das gerne anders ausgesprochen haben. Das irritiert andere, ja, aber Sie haben Fall. Sich an die Irritation gewöhnt. Ja, also ehrlich gesagt gefällt es mir ganz gut, weil ich einen Namen habe, dem ich mir noch nie begegnet bin. Also ich habe eigentlich noch nie jemanden getroffen, der auch Liza ausgesprochen wird. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass das so ein bisschen einzigartig ist. Ich habe in einem Artikel über Menschen, die ohne Abitur studiert haben, gelesen. Da war auch ein Abschnitt über Sie und Sie haben, so wie die Namensgebung, auch eine ungewöhnliche Bildungslaufbahn hinter sich. Denn Sie wurden zum großen Teil von Ihren Eltern auch zu Hause unterrichtet. Mögen Sie darüber erzählen? Ja. Ich bin eigentlich nur die ersten Jahre auf eine richtige Schule gegangen. Und dann wurde In Süddeutschland war das? Nee, das war tatsächlich in Portugal. Also ich bin in Portugal aufgewachsen. Gar nicht in Deutschland und bin dort die ersten Jahre auf eine Schule gegangen in Portugal, ganz normal, und wurde dann, ich glaube, ab 12 zu Hause unterrichtet. Wieso das? verschiedene Gründe. Also einmal hat die Schule geschlossen, wo ich war. Und dann haben sich meine Eltern entschieden, vielleicht wollen sie mich einfach vor Ort zu Hause unterrichten. Und es war so ein bisschen auch die Überlegung, inwiefern ich in die nächste Dorfschule gehe. Es war so, wir haben sehr auf dem Land gelebt. Und da kam es dann zu der Entscheidung, wir versuchen es mal zu Hause. Und das heißt, ich habe in dem Sinne eben kein Abitur gemacht. Und habe dann mit 17 entschieden, dass ich aber zurück nach Deutschland gehen möchte und habe dort angefangen, Musik zu studieren. Und das ging eben auch ohne Abitur sozusagen. Da musste ich so eine Prüfung für besondere Begabung machen. Und das war die Jazz-Posaune? Das war die Jazz-Posaune, ganz genau. Wieso sind Sie in Portugal aufgewachsen? Und dann, wenn Sie dann sagen, Sie sind dort schon in die Grundschule gegangen und haben dann gesagt, ich will zurück nach Deutschland, dann lag das ja eigentlich sehr weit weg oder gab es doch eine starke deutsche Prägung? Also ich bin da sehr starke deutsche Prägung. Also ich bin so eine Art Kommune-Lebensgemeinschaft aufgewachsen in Portugal und die hat schon sehr abgeschottet gelebt. Und was mir dann, wo ich jugendlich wurde, was mir dann einfach sehr gefehlt hat, war so ein gesellschaftlicher Austausch, auch außerhalb dieser Gemeinschaft. Und deswegen war für mich eigentlich schon sehr, sehr schnell klar, dass ich dort nicht weiter leben möchte. Und diese Gemeinschaft hat auch sehr abgeschlossen von der portugiesischen Gesellschaft gelebt. Und da wurde Deutsch gesprochen. Da wurde Deutsch gesprochen, ganz genau. Deswegen war für mich klar, ich möchte zurück nach Deutschland. Ich habe eigentlich gar keinen Anschluss gefunden an die portugiesische Gesellschaft und deswegen kam so der Entschluss. Wenn Sie sagen, das war eine Kommune, die relativ abgeschlossen gelebt hat und Sie waren dann 17, als Sie die verlassen haben, das ist ja auch nicht so einfach. Nein. Also wenn man, so wie Sie sagen, Ihnen hat da was gefehlt, also wenn man das gar nicht kennt, dieses andere, wie spürt man, was einem da fehlt? Ja, das ist eine gute Frage. Also mir war das tatsächlich schon relativ schnell klar, weil für mich war, also sagen, diese Kommune hatte so ein bisschen das Ziel freie Gesellschaft, ist von der ursprünglichen Idee Ende der 60er Jahre entstanden. Ein bisschen aussteigermäßig. Und für mich war aber, als ich da aufgewachsen bin, irgendwie klar, dass das für mich keine freie Gesellschaft ist. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das gespürt habe, sondern dass ich direkt gespürt habe, da gibt's eigentlich sehr, sehr viele Zwänge, da gibt's eigentlich sehr, sehr viele auch Machthierarchien. Ich habe relativ schnell für mich irgendwie entschlossen, dass das nicht was ist, wo ich mich wohlfühle. Und es war auch tatsächlich keine leichte Kindheit, dort aufzuwachsen. Ich wollte dann eigentlich Anschluss haben. Ich wollte wissen, wie leben andere Leute. Und habe dann diesen Schritt gemacht, dass ich mit 17 entschieden habe, das ist nicht mehr wo ich leben möchte. Und ich möchte eigentlich erfahren, wie es in der Welt außerhalb aussieht. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe auch Geschwister. Ja, und mit denen haben Sie sich darüber ausgetauscht? Oder mit wem haben Sie solche Pläne besprochen? Genau, oder überhaupt das, was Ihnen fehlte? Tatsächlich viel mit meinen Geschwistern. Und es waren auch nicht nur Geschwister von mir, die dort mit mir aufgewachsen sind, sondern auch andere Kinder sozusagen, die in der Kommune geboren sind. Und eigentlich war das unter allen jüngeren Menschen, da waren sich fast alle einig, dass das nicht was ist, wo wir weiterleben möchten. Und so haben wir uns auch gemeinsam ausgetauscht. Und wir sind auch fast alle, jetzt wir gemeint als die Kinder, die in dieser Kommune geboren sind, auch da gelebt haben, sind fast alle gleichzeitig weggegangen. Und wie haben Ihre Eltern reagiert? Ich glaube, zu Teilen schon etwas schockiert, dass das nicht weitergeführt wird. Aber zum Beispiel meine Mutter, wo ich auch sagen würde, das war meine engste Bindungsperson, hat das auch sofort verstanden, mich auch unterstützt. Also es gab jetzt nichts, weil Sie gesagt haben, es gab Machtstrukturen, dann ist das ja auch meist mit einer Ideologie verbunden. Genau. Ne? Also auch wenn man sagt, man will frei leben, heißt es ja nicht, dass es ideologiefrei ist. Auf keinen Fall. Das ist genau das Gegenteil. Ja. Aber es war dann trotzdem so, dass Ihre Eltern, Sie haben ziehen lassen. Genau, also es war zu Teilen auf keinen Fall was total Gewolltes. Also dass Sie gesagt haben, super, dass ich weggehe. Aber eben in Teilen wurden wir auch tatsächlich unterstützt, weil es klar war auch für Menschen, die da gelebt haben. Es hat sich auch alles aufgelöst mittlerweile. Also das gibt es so gar nicht mehr. Ich glaube, da war vielen auch klar, das ist nicht was, was die jüngeren Menschen da weiterführen wollen. Aber es ist auch erstaunlich, wenn Sie sagen, dass alle weggehen. Also weil gerade diese Kommunen sind ja auch aus so einer Protestbewegung entstanden und die nächste Generation hat dann sozusagen wieder protestiert und Sie sind ja dann wenn man dann sagt, Studium, einen bürgerlichen Weg gegangen. Wie haben Sie das rausgefunden, dass Sie ohne Abitur studieren können? Das habe ich tatsächlich selber recherchiert. Also ich bin immer im Nachhinein bin ich auch doch wieder erstaunt, weil ich, als ich angefangen habe, war ich 17 zu studieren, aber als ich diese Pläne geschmiedet habe, war ich gerade mal 16, wenn überhaupt. Ich erinnere mich noch, als ich die ersten Hochschulen tatsächlich einfach per E-Mail angeschrieben habe, ob ich auch ohne Abitur studieren kann. Und ich bin selber echt immer wieder erstaunt, dass ich das geschafft habe tatsächlich, weil sozusagen von so weit weg, ich kannte eigentlich gar nicht die Strukturen. Wie ist eine Universität? Habe ich durch das Internet, das da schon gab, herausbekommen und die gesamte Bewerbung alleine gemacht. Also ich hatte da auch tatsächlich überhaupt keine Unterstützung von erwachsenen Menschen. Und wie ist es dann ergangen? War das ein Kulturschock, als Sie dann an die Uni kamen? Ja, also zum Teil ja, aber zum Teil auch nein. Also für mich persönlich war das eher so, dass ich also eine totale Erleichterung tatsächlich hatte, dass ich plötzlich selber für mich entscheiden konnte, dass ich selber für mich verantwortlich war und selber entscheiden konnte, was ich machen möchte. Und es wurde eigentlich von Jahr zu Jahr, habe ich mich eigentlich immer wohler gefühlt. Und es gab aber auch zum Beispiel andere, die mit mir aufgewachsen sind, wo ich da ein bisschen anderen Eindruck hatte, so dass es nicht für jeden gleich leicht war. Und ich hatte das Gefühl, dass es für mich sehr leicht war, in der Gesellschaft, wo ich hingezogen bin, nach Köln war das anfangs, mich zurechtzufinden. Aber es war auf jeden Fall schon ein Schock, also sozusagen von einer sehr abgeschlossenen Gemeinschaft in einfach alleine in eine neue Stadt und dort mit der Uni zurechtkommen und so weiter und auch finanziell zurechtkommen. Ihre Eltern haben Sie aber unterstützt dann weiterhin oder haben Sie BAföG bekommen? Ich habe BAföG zum Glück bekommen, ja. Und habe dann relativ schnell angefangen, nebenher zu arbeiten und habe eigentlich seitdem auch keine Unterstützung mehr bekommen. Mhm. Was haben Sie gearbeitet? Wie haben Sie gejobbt? Ganz am Anfang habe ich so als Kellnerin gearbeitet, habe aber auch gemerkt, dass es total anstrengend war und dass ich gern was machen würde, was ein bisschen mehr sich verknüpft mit dem, was ich mache. Und dann habe ich angefangen, an der Hochschule für Musik zu arbeiten und da so einen studentischen MitarbeiterInnen-Job gemacht. Also das Studium selbst, was ja auch mit Klausuren und Prüfungen und sowas verbunden ist, was Sie ja so nicht kannten, weil Sie ja zu Hause unterrichten wurden, also ist ja auch mit Druck verbunden, mit dem konnten Sie gut umgehen. Genau, das war ja dann der nächste Schritt. Also ich habe erst das Musikstudium abgeschlossen, was noch sehr anders gestaltet ist. Als ist ja auch noch sehr frei. Genau, ist noch deutlich freier. Und dann habe ich währenddessen gemerkt, dass mir aber da total was fehlt. Also dass ich mich total für gesellschaftspolitische Themen interessiere und eigentlich mit keinem Musiker in meinen Freunden da auch drüber reden kann, weil sich fast niemand anderes dafür interessiert hat. Und habe dann angefangen zu überlegen, ist es denn überhaupt eine Möglichkeit, dass ich Politikwissenschaften studiere? Weil da braucht man ja eigentlich das Abitur. Und da hatte ich halt das Glück, dass es möglich ist, und zwar auf Zweitstudium. Deswegen habe ich mein erstes Studium abgeschlossen in Musik und habe dann mich an der Uni hier in Berlin beworben und wurde zum Glück auch genommen. Und dort hatte ich den Eindruck, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich so auch längere Sachen schreiben musste, Hausarbeiten, Klausuren. Ich war schon sehr nervös, aber ich hatte fast den Eindruck, dass es mir geholfen hat, dass ich gar nicht so voreingenommen war. Also ich erinnere mich, als ich meine erste Hausarbeit geschrieben habe, hatte ich andere Mitstudentinnen, die waren total aufgeregt, meinten, oh mein Gott, wie soll ich mich da überhaupt dran wagen? Und ich habe es einfach gemacht, also so wie ich dachte. Und damit bin ich irgendwie ganz schön gut durchs ganze Studium durchgekommen. Also haben Sie erfolgreich abgeschlossen. Ja. Das ist ja super. Ja. Und aus diesem Studium kam dann natürlich auch schon die Idee dafür, dass man sich auch einbringen muss, dass man aktiv was tun muss. Jetzt müssen ja auch Aktivistinnen von irgendetwas leben. Und Sie sind oder waren zumindest zeitweise Sprecherin dieser Seebrücke. Bekommen Sie da auch irgendeine finanzielle Unterstützung oder haben Sie weiterhin alle möglichen Jobs, um sich über Wasser zu halten? Oder wie funktioniert das im Alltag? Genau, wir von der Seebrücke haben tatsächlich das Glück, dass wir die finanziellen Möglichkeiten haben, auch Menschen für die Arbeit zu bezahlen. Und ich habe tatsächlich eine Vollzeitstelle bei der Seebrücke. Also der Verein wird gefördert? Genau, der Verein wird sowohl hauptsächlich aus Spendengelder tatsächlich und wir haben ein paar kleinere Förderungen von Stiftungen, wie zum Beispiel der Bewegungsstiftung, die extra soziale Bewegungen fördert. Und wir haben gerade 5 Personen, die hauptamtlich für die Seebrücke arbeiten. Und davon bin ich eine. Deswegen habe ich das Privileg, dass ich für meine politische Arbeit bezahlt werde. Sonst könnte ich das, glaube ich, nie mit dieser Intensität verfolgen. Dann reden wir über die politische Arbeit gleich weiter. Hören zunächst Re-Revolution von Sophie Hunger. Das haben Sie sich gewünscht. Genau. Warum? Am Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin, war ich, glaube ich, auf meinem ersten Konzert hier in Berlin, auf einem Sophie Hunger-Konzert und war sehr beeindruckt von ihr, sowohl von ihren Texten. Ich finde, sie hat auch immer gesellschaftspolitische und sehr aktuelle Texte und auch von einfach der Energie ihrer Musik. Gut, dann hören wir jetzt Re-Revolution von Sophie Hunger. Where is the moment? Das war Re-Revolution von Sophie Hunger. Ausgewählt hat diesen Titel meine Gesprächspartnerin Liza Pflaum vom Verein Seebrücke. Frau Pflaum, wollen wir noch konkret über die Seebrücke städtesicherer Häfen sprechen? Es ist ja so, dass angesichts dieses Elends auf den Inseln, was Sie gerade geschildert haben, was da folgt, sind regelmäßig sehr viele Appelle. Und es wurde auch europaweit gesagt, man muss mindestens 1500 Kinder oder unbegleitete Flüchtlinge schnellstens aus den Lager holen. Es wurde auch gesagt, dass man die Schwerkranken holen soll. Das wird dann immer alles gesagt und das bleibt in der Regel bei diesen Appellen. Tatsächlich sind aber im April 12 Kinder nach Luxemburg gekommen und 50 oder 30? 47. 47, genau, nach Deutschland. Also obwohl sich die Städte, die haben sich erklärt, dass sie Platz für 500 Kinder hätten. Woran scheitert denn eigentlich die Umsetzung der guten Absichten? Tatsächlich am Bundesinnenministerium und der Regierung der Zeit, weil wir in den Kommunen und auch bei den Ländern eine deutlich größere Bereitschaft haben. Und zwar nicht nur eine Bereitschaft, sondern tatsächlich den Willen zur Umsetzung. Wir sind ja seit jetzt fast 2 Jahren stetig mit Kommunen in Kontakt. Wir haben, wie eben vorhin schon gesagt, 150 Kommunen, die sich eben bereit erklärt haben, mehr Menschen aufzunehmen. Und diese Zahl ist deutlich höher als diese 47. Das ist wirklich, muss ich sagen, wirklich beschämend für Deutschland, dass dann nach dieser gesamten Bereitschaft von Kommunen, Ländern 47 Menschen nur aufgenommen werden. Das scheitert daran, dass das BMI sich querstellt, dass es dem nicht nachkommt. Und das ist für mich auch so ein bisschen aus demokratischer Perspektive sehr erschütternd, weil wir haben in den Kommunen Prozesse, wo Zivilgesellschaft sich organisiert, mit Stadt zusammen, wo Ratsbeschlüsse beschlossen werden, dass eben mehr Menschen herkommen sollen. Und dem wird einfach nicht nachgegeben. Das wird einfach ignoriert eigentlich auf Ebene des Bundes. Der Bund hat ja immer das Argument, dass man eine europäische Lösung haben will, dass man jetzt nicht im Alleingang irgendwas machen will, sondern sich abstimmen will mit den europäischen Partnern. Können Sie dem folgen? Also ich würde sagen, das eine tut das andere gar nicht ausschließen. Und das ist auch das, was ganz viele Bürgermeister immer wieder gesagt haben. Wir wollen ja gar nicht, dass keine europäische Lösung gefunden wird. Wir sehen nur aber, dass seit Jahren sich auf europäischer Ebene nichts blockiert, weil wir leider eben Regierungen haben von europäischen Ländern, die sehr, sehr rechts mittlerweile sind und da einfach zumachen. Das kann aber nicht heißen, dass es eben keine Lösung gibt. Aber es gibt ja die sogenannte, ich mag das Wort eigentlich nicht, die Koalition der Willigen, weil das ja immer sonst auf kriegerisches Geschehen bezogen wird, aber die Koalition der Länder, die sagen, ja, wir sind dazu bereit, das sind 7 inzwischen, da könnte es doch vorangehen. Genau, das war ein erster richtiger Schritt. Leider muss man dazu sagen, dass das im Zuge der Corona-Krise eigentlich wieder vollkommen ausgesetzt wurde. Und zwar ohne, dass groß bemerkt wurde. Also ich war auch tatsächlich ganz schön baff, dass es kaum mediale Öffentlichkeit dazu gab, dass dieser Malta-Mechanismus, der eben eingeführt wurde im Kontext der zivilen Seenotrettung. Das heißt, wenn Menschen ankommen, dass sie eben auf ein paar europäische Länder, die sich freiwillig bereit erklären, verteilt werden. Das findet jetzt gar nicht mehr statt. Also sozusagen sogar dieser Schritt, der nach vorwärts gegangen ist, wurde eigentlich wieder rückwärts gemacht, weil jetzt gesagt wird, in Zeiten von Corona ist nicht möglich. Das heißt, wir haben kaum noch Rettung im Mittelmeer. Da wurde auch dazu aufgerufen, die Seenotretter wurden ja aufgerufen, ihre Arbeit einzustellen. Aber können Sie das nicht auch nachvollziehen, dass man gesagt hat, wir haben jetzt hier eine so unsichere, völlig unübersehbare Situation. Man hatte dann ja die Bilder von Italien und Frankreich vor Augen, dass man gesagt hat, wir können nicht noch Menschen, die vielleicht diese Krankheit auch noch mitbringen, hier aufnehmen. Also ich frage nochmal nach diesem Reflex. Eigentlich muss ich sagen, nein, das kann ich nicht nachvollziehen, wenn ich wieder auf der anderen Seite sehe, wie ErntehelferInnen, ich sage gar nicht, dass keine ErntehelferInnen herkommen sollen. Da gab es überhaupt keine Diskussion, wenn es so darum geht, ob Deutschland Spargel isst. Wenn es darum geht, ob UrlauberInnen eingeflogen werden aus der gesamten Welt, mit was für einem Aufwand, finde ich auch richtig, dass das gemacht wird, keine Frage. Aber genau dasselbe muss doch auch gemacht werden, wenn Menschen aus Kriegsländern totaler Not fliehen, dann kann man doch nicht sagen, okay, jetzt ist Corona da, wir lassen die im Mittelmeer ertrinken. Da kommen Menschen, die einfach Hilfe brauchen. Und ich glaube, als europäischer Kontinent muss man doch in der Lage sein, diesen Menschen auch zu helfen, auch in einer Krise wie Corona. Und das, denke ich, sind wir auf jeden Fall. Das ist Deutschland ganz, ganz sicher. Und deswegen muss da gehandelt werden. Dringen Sie denn mit diesem Argument durch? Also auf der Ebene der Städte ja, aber es hat ja auch Anfang März, glaube ich, ein Gespräch im Bundesinnenministerium gegeben, wo Sie auch Ihre Argumente vorbringen konnten. Wie war denn da die Bereitschaft? Oder ist das dann einfach durch diese Corona-Pandemie einfach nach hinten geschoben worden? Also wir sind nach wie vor daran. Wir sind auch ganz aktuell in Gesprächen mit Berlin und Thüringen, die auch sagen, das reicht uns nicht, jetzt einfach nichts zu tun, sondern auch die Länder bleiben weiter am Ball und wollen da was unternehmen, weil ihnen auch eben klar ist, da muss gehandelt werden. Das heißt, ich glaube, das Thema, leider braucht es ein bisschen längeren Atem, weil es sehr, sehr schwierig ist, durchzudringen, besonders mit der Idee, dass mehr auch in den Kommunen entschieden werden soll, worum es uns ja auch geht. Wir wollen sozusagen ein bisschen eine Machtverlagerung nach unten, weil wir eben der Meinung sind, dass dort deutlich mehr demokratische Aushandlungsprozesse in der Gesellschaft stattfinden und dass es die Kommunen auch der Ort sind, wo die Menschen tatsächlich ankommen, die dafür sorgen, dass die Menschen in die Gesellschaft finden, Unterkünfte kriegen. Und wenn diese Ebenen, die eben dafür verantwortlich sind, sagen, wir haben die Kapazitäten und der Bund da nicht mitzieht, da denke ich, ist auch eine ganz schön große Schieflage. Das ist richtig, Frau Pflaum, wenn Sie sagen, die Kommunen sind bereit, Berlin zum Beispiel sagt, wir könnten 2000 Menschen sofort zusätzlich aufnehmen, manche sagen sogar 3000 Menschen. Dann kann aber Berlin das gar nicht umsetzen. Also um diese Menschen zu holen, braucht man doch den Bund und seine Institutionen. Also man braucht eine Botschaft vor Ort, man braucht Visavergabe, man braucht eine Landeerlaubnis und so weiter. Also ohne den Bund geht's doch gar nicht. Ne? Weil Sie sagen, wir wollen eigentlich das mehr, dass das von unten gemacht wird. Ist das nicht sehr unrealistisch? Genau, wir wollen ja nicht, dass jetzt jede Kommune anfängt, alleine sozusagen das Gesamte zu organisieren. Aber wir wollen, dass die Entscheidungskompetenzen mehr nach unten liegen. Das heißt, der Bund müsste da einfach mitziehen. Also wir wollen halt eben nicht, dass auf der Ebene des Bundes das weiter möglich ist, diese Initiativen zu blockieren. Da arbeiten wir eben ganz intensiv mit den Ländern und Kommunen zusammen. Und es geht eben nicht darum, dass jedes Land jetzt seine eigene Migrationspolitik und Außenpolitik macht, sondern dass es in enger Abstimmung ist, aber dass es nicht möglich ist, einfach als Bund zu sagen, nein, da machen wir nicht mit. Ich will noch mal sagen, wie schwierig das im Einzelfall ist. Wir haben ja darüber gesprochen, dass viele Städte gern mehr, also vor allen Dingen natürlich Kinder und unbegleitete Jugendliche aufnehmen würden. Sie erklären dann auch, wir sind ein sicherer Hafen, verbinden das aber gleich mit so einem Wunschzettel und sagen, also am liebsten hätten wir Kinder unter 14, am besten auch noch weiblich, also bloß keine afghanischen 17-Jährigen, die wollen wir gar nicht. Und jetzt gibt es aber in den Lagern gar nicht so viele Wunschkinder, Mädchen unter 14. Was sagen Sie zu dieser Wunschliste? Und vielleicht können Sie auch noch mal sagen, wie das in der Realität tatsächlich gemacht wird, wer eigentlich diejenigen vor Ort aussucht, die jetzt in ein Flugzeug steigen dürfen, so wenige es auch sind. Genau, also diese Wunschliste ist natürlich, geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Also es kann natürlich nicht sein, dass Kommunen sich bereit erklären, mehr Menschen aufzunehmen und auch aus humanitärem Grund dies tun und danach sagen, wir wollen nur diese und diese Menschen, weil es geht sozusagen um Menschen, die fliehen, da geht es um alle Menschen, die da sind. Ich würde aber auch sagen, dass aus meiner Erfahrung mit den Kommunen, dass in vielen Kommunen auch diese Absicht besteht und dass viele auch sagen, es geht uns nicht nur um Kinder, weil warum eine andere Person, die aus Krieg und Verfolgung geflohen ist, warum soll die nicht die Möglichkeit haben, in Sicherheit zu leben? Und, ja, oder die Eltern dieser Oder die Kinder. Eltern, ganz genau. Da muss es unserer Meinung nach um alle Menschen gehen, die dort sind. Anders geht es überhaupt nicht. Wie die Menschen genau ausgesucht wurden, war ja jetzt auch in der Debatte von den 47 Menschen sehr, sehr unklar, wo danach ja auch aufgezeigt wurde von verschiedenen Organisationen, dass die Menschen, die dann eigentlich vom Bund geholt wurden, teilweise Menschen waren, die das Anrecht auf Familienzusammenführung haben. Die sowieso hätten kommen müssen. Und das ist auch ein weiterer Skandal tatsächlich, dass Deutschland eigentlich auch die ganzen Familienzusammenführungen blockiert, wo die Menschen aber einfach einen rechtlichen Anspruch haben und dass das aber in den letzten Jahren fast ausgesetzt wurde. Also ich habe mehrere Geschichten gehört, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwie. Sind die Hürden vielleicht so hoch, dass man sagt, derjenige, der muss dann hier die Familie auch ernähren können, also derjenige, der seine Familie nachholt, muss auch so viel verdienen? Aber, ich glaube, die rechtliche Lage ist ja eigentlich so, dass die Menschen einfach einen individuellen Schutzanspruch haben und herkommen können, aber der Bund dann immer verschiedene, tatsächlich gar nicht sowas wie, die Menschen müssen finanziert werden, sondern, also ich hatte tatsächlich, kann es die ganzen Beispiele nicht mehr sagen, aber tatsächlich total fadenscheinige, formale Argumente teilweise gesehen. Und da gibt es aber auch Organisationen, die sich genau damit sehr intensiv auseinandersetzen und auch immer klagen und eigentlich auch einen größten Teil der Klagen gewinnen. Das zeigt eben den Rechtsanspruch da. Frau Pflaum, ich will noch einmal auf Ihre Grundsatzforderung, dass die Lager zügig alle evakuiert werden müssen. Das ist ja auch etwas, was Sie auch in Online-Demonstrationen oder auch wenn Sie sich jetzt, dürfen Sie sich ja nach und nach versammeln, wenn auch unter strengen Auflagen, dass Sie das fordern. Wie soll das praktisch gehen? Wir erleben ja gerade doch ein stärkeres Ausbruchsgeschehen in dieser Corona-Pandemie, immer an Orten, wo Menschen dicht zusammenleben. Und es sind eben nicht nur die Schlachthöfe, sondern es sind auch die Flüchtlingsunterkünfte. Also selbst wenn man sagt, über 25.000 on Moria und nochmal 20.000 von anderen Lagern, wie soll das organisiert werden in dieser Situation, in der man ja die Pandemie überhaupt nicht überwunden hat? Also meiner Meinung nach ähnlich wie das organisiert wurde, dass andere Menschen nach Deutschland zurückgeholt wurden. Da gab es ja Beispiele, dass Menschen erstmal eben dann hier in Quarantäne untergebracht wurden, getrennt voneinander. Die Platzkapazitäten haben wir dafür auf jeden Fall. Und genauso könnte man das gestalten, die Menschen tatsächlich mit dem Flugzeug einfliegen, hier 2 Wochen in Quarantäne unterbringen und dann dafür sorgen, dass die Menschen eben nicht in Lagern untergebracht werden, sondern in Wohnungen. Da gibt es viele Städte und Kommunen, die damit sehr guten Beispiel vorangehen, die eigentlich kaum, also fast keine Unterbringung mehr in Lagern haben. Das ist eine Richtung, in die es gehen soll. Und da denke ich, ist es auf jeden Fall möglich, das zu organisieren. Das ist Ihr Appell zumindest. Es ist die Frage, wie stark Sie damit durchdringen. Ja. Denn wir leben jetzt natürlich in dieser Phase der sogenannten Lockerungen. Also die Grenzkontrollen werden nach und nach verschwinden. Reisen wird bald wieder möglich sein innerhalb von Europa. Was denken Sie, Frau Pflaum, was bedeutet das für die Situation der Flüchtlinge? Also die hören ja nicht auf, sich auf den Weg zu machen, es nach Europa zu schaffen. Wird das Thema in den nächsten Wochen und Monaten uns wieder stärker ins Blickfeld rücken? Ich glaube, wenn politisch so weiter agiert wird, das Thema wird uns dann dauerhaft weiter beschäftigen. Weil gerade sehen wir, dass trotz immer weiter in die Richtung investiert wird, dass eher die Menschen abgeschreckt werden und versucht wird, die Menschen abzuhalten. Die Menschen werden sich aber weiter auf den Weg machen, weil sie für sich ein anderes Leben einfordern. Deswegen ist meiner Meinung nach, müssen wir eigentlich endlich mal anfangen, uns damit zu beschäftigen, was wären andere Wege. Und meines Wissens nach beschäftigt sich eigentlich niemand wirklich, also auch auf politischer Ebene mit, was wären denn Konzepte, wo es uns eben nicht darum geht, einfach zu verhindern, dass Menschen nach Europa kommen, sondern wo es uns darum geht, das gut zu organisieren. Das gut zu organisieren für die Menschen, die kommen und für die Menschen, die schon hier sind. Und ich glaube, da bräuchte es dringend mal ganz, ganz viel Ressourcen, sich damit zu beschäftigen, darüber nachzudenken, wie wäre das praktisch umsetzbar. Weil ich denke, das ist möglich. Also wir haben schon so viele Sachen in der Vergangenheit geschafft und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das nicht möglich ist, wenn wir alle das wollen. Wir haben ja darüber gesprochen, auch als es um Ihre Biografie ging, von einer freien Gesellschaft. Sie haben erlebt, dass Sie in einer Kommune groß geworden sind, die sich das auf die Fahne geschrieben hat, eine freie Gesellschaft zu wollen und dann alles andere war. Die Forderung der Seebrücke ist ja auch eine grundsätzliche nach offenen Grenzen für alle. Wie soll das gehen? Also ich will einfach noch mal zurückblicken auf 2015, die sogenannte Flüchtlingskrise hat damals doch sehr stark den rechten Rand bestärkt, also nicht nur Gruppen, auch die AfD ist sehr stark geworden. Wenn man sich das in Erinnerung ruft, dann kann man sich eigentlich nicht einen erneuten Flüchtlingsstrom wünschen. Wie gehen Sie mit diesem Spagat um oder sehen Sie das gar nicht als etwas zwangsläufig? Also ich glaube, ich sehe es, meine Analyse ist eine andere, weil was ich eigentlich erlebt habe, ist im Sommer 2015, da war ich auch schon aktiv in diesem Kontext, ist eine unglaubliche Solidarität. Und ich finde es tatsächlich erschreckend, dass in den Debatten, jetzt auch die Debatten, die wir zu Griechenland hatten, besonders bevor die Corona-Krise so ausgebrochen ist, 2015 immer als sowas Negatives dargestellt wird. Und das finde ich tatsächlich sehr beschämend, auch für die Leute, die sich eben eingesetzt haben, die Leute, die ich auch kenne, die sozusagen täglich dafür gesorgt haben, dass diese Menschen hier ankommen können, dass überhaupt die Gesellschaft hier weiter funktioniert, dann sozusagen das darzustellen, als wäre das was Schlechtes gewesen. Also meiner Meinung nach war das ein großer Akt der Solidarität auf das, was wir alle total stolz sein können. Und so würde ich das auch sehen. Und ich würde eher sagen, dass dann der Umgang danach dazu geführt hat, dass eben rechte Kräfte stark geworden sind. Dass eben nicht die Menschen unterstützt unterstützt worden, die sich eben für Solidarität, für Zusammenhalt in der Gesellschaft eingesetzt werden, sondern es wurde auf die Leute gehört, die eigentlich angefangen haben, das zu deformieren und die eigentlich Hetze verbreitet haben. Und das finde ich total erschütternd, weil ich glaube, wir hätten da auch einen ganz anderen Weg nehmen können, wenn eben die andere Seite deutlich mehr gestärkt worden wäre, auch politisch sehr offensiv. Also Sie sehen das eben als politischen Fehler, dass einfach die falschen Leute stark gemacht worden sind. Ja, und gehört wurden. Also wenn wir heute sehen, was durchgesetzt wurde, besonders im Migrationsbereich, sind das die Forderungen der AfD. Das heißt, wir haben eigentlich, es wurde sich eigentlich politisch entschieden, um die AfD nicht stärker zu machen, wurden die Positionen der AfD angenommen. Aber meine Meinung macht ganz genau das, die AfD stärker. Also das ist doch genau das, was die AfD will. Plötzlich haben alle angefangen, eigentlich die Arbeit der AfD zu übernehmen, indem andere Parteien genau dieselben Positionen vertreten haben. Also ich erinnere mich noch, wo Petri einmal gefordert hat, im schlimmsten Fall müssen wir auf geflüchtete Menschen an den Grenzen schießen. Jetzt in der Situation bei einer griechisch-türkischen Grenze wurde auf Menschen geschossen. Also diese Entwicklung müsste uns doch alle vor Augen führen, dass wir einfach anfangen, diese rechten, menschenverachtenden Positionen mit in sozusagen mittige Positionen zu integrieren und eben eigentlich die solidarische Seite total vernachlässigt haben. Und das ist meiner Meinung nach der Fehler gewesen. Und da müssen wir jetzt eigentlich nochmal neu ansetzen und das deutlich mehr stärken. Was werden in der Richtung die nächsten Aktionen der Seebrücke sein? Also wir werden weiter auf die Straße gehen. Wir werden weiter uns eigentlich für alle Menschen an den europäischen Außengrenzen einsetzen. Das ist nicht nur Griechenland. Wir wollen auch wieder mehr das zentrale Mittelmeer thematisieren, weil es eben sehr erschreckend ist in letzter Zeit, dass das total aus dem Fokus geraten ist und wie schnell man sich daran gewöhnt. Und wir werden weiter mit den Kommunen zusammenarbeiten. Wir denken, dass es einen langen Atem braucht, das tatsächlich umzusetzen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir damit auch erfolgreich werden. Sie haben diesen langen Atem auf jeden Fall, glaube ich. Herzlichen Dank, Liza Pflaum, für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Unsere Zeit ist leider um. Liza Pflaum ist die Mitinitiatorin des Vereins Seebrücke, Städte sicherer Häfen. Und wir beschließen unser Gespräch mit Ihrem letzten Musikwunsch, Skinny Love von Bon Iver. Was verbinden Sie mit diesem Titel? Bon Iver hat mich auf eine Zeit begleitet, die für mich auf eine Art ein bisschen schwierig war in meinem Leben, einfach verschiedene Umbrüche. Und deswegen gibt mir das immer Kraft, wenn ich das höre. Dann hören wir das jetzt. Danke sehr. Und am Mikrofon verabschiedet sich Margarete Steinhausen.